Abschnitt 14 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ein Kreuz im Walde. Ist die Drossel weggezogen, fahl und kahl der Wald geworden? O, wie ist die Welt so stille, o, wie ist so grau der Norden? Und der Menschengeist, der Ernste, mag in Sinnen und in Denken, träumen, hoffen und erinnern, winterlang sich gern versenken. Um die alte Donnereiche, o, wie lag der Wald so stille, müder Schläfer, kalt gebettet, in des Nebels weiche Hülle. Silbergraue Fadennetze, Spinnwebschleier bebten lose, um Gerank, um Klett und Distel, Fingerhut und Hagerose. Jetzt ein morgenfrisches Hauchen, und der Dunst versank im Grunde. Seltsam, waren Geisterhände tätig hier zu nächt'ger Stunde? Nah dem Stamm des Riesenbaumes stand ein Kreuz aus Birkenstäben, roh gefügt und schlicht gebunden, mit des Waldes wilden Reben. Dran ein Kranz von dunklen Dornen, und wie Rauch vom Opferherde stieg ein dünnes blaues Wölkchen aus der frisch gegrabenen Erde. Hier ein Kreuz, von wem errichtet? Frage die im Schlaf gestörten Waldeswipfel, die es sahen, frag die Sträucher, die es hörten, frag die Spur im Reif des Grases, wo zwei kleine Füße standen, die durch dürre Binsen streiften und im Birkenbusch verschwanden. Und zur Nacht an diesem Orte, den am Tage zu betreten, Jäger fürchten, den der Heide scheu besucht zu stillem Beten? Und warum? In welcher Meinung soll es einem, der geschieden, Frieden geben, weil er wandert, ruhelos und ohne Frieden? Soll es ein Verbrechen sühnen, finstrer Tat, geheime Qualen? Soll es eines Gottgelübdes längst verjährte Schuld bezahlen? Oder ist es einer Seele demutsvolle Weihespende, dass erbarmungsreich der Himmel ein Geschick zum Guten wende? Menschenbrust, wohl bist du tiefer als des Berges tiefste Schlünde. Menschenherz, wohl rätselhafter bist du als die Meerabgründe. Und Gedanken, lichte, dunkle, rastlos wie die Wasserwelle, gehen bis mitten in den Himmel, gehen bis mitten in die Hülle. Nachtgedanken, Neidgedanken, Mordgedanken, die nicht schlafen, Eheverleumdung, Gift und Eisen, Todeswund ihr Opfer trafen. Lichtgedanken, die der Erde Blumenfülle sammeln möchten, um im reichsten Kranz die schönsten, um ein teures Haupt zu flechten. Die aus goldenen Sonnenstrahlen Helm und Brünne möchten weben, um vor Wund und Weh zu schützen ein geliebtes, holdes Leben. Die auf schneeigem Gefieder in den blauen Äther fliehen und wie blasse Bettelkinder stumm am Tor der Gnade knien. Um die alte Donnereiche lag die Welt in düstrer Trauer. Von dem Kreuz, der Dornenkrone, tropft es sacht wie Tränenschauer. Und im Wald ein kleiner Vogel zirpte leise, leise Klagen. Harter Winter, trüber Winter, lange Nacht, wann will es tagen? Ende von Abschnitt 14.